Im zivilen Heldentum, das von der Steuererklärung bis zur Seenotrettung reicht, gilt die alte Bundesjugendspiele-Regel, dass zu gute Performance von zu vielen Akteurinnen nicht ins Paradies, sondern zur Heraufsetzung der Maßstäbe führt. Fußnote: Ein gutes Beispiel hierfür ist Mode als Medium einer performativen Kommunikation von Exklusivität oder, im Gegenteil, von Inklusivität zu einer Subkultur oder einem Milieu. So lässt sich beobachten, dass in einer Stadt wie Berlin, die von vielen sich selbst als Avantgarde erzählenden Individuen bewohnt wird, diese Wohnortwahl ist wiederum ebenso Teil dieser paradoxen Selbsterzählung, quasi eine selbstzerstörende Prophezeiung der kollektiven Vereinzelung. Niemand mehr durch modischen Exzeptionalismus auffallen kann und sich daher in manchen Szenen ein von der Nichtfarbe Schwarz dominierter sogenannter Normcore durchgesetzt hat, also das ostentative Nicht-Herausstechen-Wollen als ultimativ individualistisch-ironisches Zeichen des Abschieds von allen Maßstäben der Individualität. Ende der Fußnote. Galt es früher als aufmerksamkeitsökonomisch erfolgreich, wenn einem überhaupt jemand zuhörte, und sei es nur am Stammtisch nach dem fünften Bier, gilt heute alles unter 10.000 Followern als vernachlässigbar. Das liegt an dem, was Bröckling das asymmetrische Blickregime nennt. Heldinnen brauchen immer ein Publikum, das zu ihnen heraufschaut. Hero Shot heißt in der Sprache des Films die Kameraeinstellung, die den Protagonisten in Nahaufnahme und Untersicht zeigt, merkt Bröckling an. Dieses Dilemma versuchen die postmodernen Erzählungen zu lösen, indem sie die Liberalisierung des 19. Jahrhunderts und seine Erhebung des Bürgers in den Rang eines handelnden Subjekts in Geschichten übersetzen, in denen man ganz normale Menschen als Heldinnen präsentiert und auf Abenteuer schickt, die eigentlich halbgottartige Kräfte und übermenschlichen Mut erfordern. Ein zeitgenössischer Regisseur wie Guy Ritchie deutet selbst einen uralten Mythos wie den von König Artus als Botschaft, dass wir alle unser Excalibur finden können. Wovon handelt die Geschichte eigentlich? Jeder Mensch ist in sich selbst adlig, jeder ist sein eigener König. Für ihn dreht sich letztlich jede Geschichte nur darum, dass jeder Mensch seine Freiheit findet, sein Schicksal in die Hand nimmt.